herzlich willkommen zu der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und wie ihr vielleicht hören könnt, wird es technisch immer besser. Klappt zwar immer noch nicht hundertprozentig, wird aber trotzdem besser. Und außerdem habe ich ein bisschen den Style verändert. Die Themen bleiben jedoch dieselben. Wir bleiben in der abstrakten Suche und ich würde gerne ein Thema erweitern, das ich letzte Woche angefangen habe. Und zwar geht es darum, wie nehmen wir unsere Welt wahr, nehmen wir unsere Welt überhaupt wahr? Und jetzt möchte ich, dass ihr mal versucht, die Welt, ich will jetzt nicht sagen, durch die Augen eines Kindes zu betrachten, aber stellt euch mal vor, die Welt wäre ein riesengroßer Süßwarenladen, also Süßigkeitswarenshop oder wie das auch immer heißt. Denn ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt, aber die Schaufenster der Süßwarenladen sehen immer so verdammt gut aus. Die sind immer so schön bunt. Und ist die Schokolade im Fenster vielleicht gar nicht echt? Das wissen wir nicht. Das Wasser läuft uns aber trotzdem im Mund zusammen. Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, die Welt wäre sowas wie ein Süßwarenladen. Dann, Leute, haben wir ein Problem. Und zwar, die meisten von uns würden sich dann nur auf die Haselnuss fixieren und würden die ganze Vielfalt aller anderen Schokoladen und Süßigkeiten um uns herum gar nicht wahrnehmen. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, die Haselnuss zählt zu meinen Favoriten, aber trotzdem, da gibt es in etwa 3 Millionen verschiedene Geschmackssorten und Formen und Farben von Süßigkeiten. Und nicht nur die Haselnuss. Also, seid mir ehrlich, wie viele von euch haben schon die Schokolade mit Chili versucht? Naja, ich will jetzt nicht vom Thema abschwafeln, obwohl ich Schokolade sehr gut finde. Aber nehmen wir mal an, die Welt ist so. Also wieso betrachten wir die nicht? Wieso sehen wir die Welt nicht mit den Augen des Kindes, das auf Entdeckungsreise geht? Wieso geben wir uns damit zufrieden, dass unsere Augen offen sind und wir versuchen jetzt mal nicht über irgendwas zu stolpern und versuchen uns nicht weh zu tun und was weiß ich. Ich habe mal eine Statistik gelesen und zwar ist sie Deutschland bezogen und da heißt es, dass ein durchschnittlicher Deutscher pro Woche 3,7 Mal angelächelt wird. Also von 3,7 Menschen wird er angelächelt. Das heißt, dass im Durchschnitt pro Jahr etwa 192 Personen ihn anlächeln. Und verteilen wir das auf ein Leben, das ungefähr 70 Jahre alt ist, also 70 Jahre dauert, dann kommen wir auf die Summe von 13.468 Leuten und Urlaube sind da nicht mit eingezählt. Leute, 14.000 Leute lächeln euch pro Leben an. Und wisst ihr, wie viel ein Durchschnittsdeutscher davon wahrnimmt? 3%. Also, wer die Studie gemacht hat, wie seriös die ist und sowas, also die Statistik, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin im Internet darauf aufmerksam geworden. Aber, liebe Leute und böse Leute da draußen, ein bisschen mehr Augen öffnen könnte doch nicht schaden, oder? Denn vielleicht lächelt da wirklich jemand zu. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob es die richtige oder den richtigen Menschen gibt. Darüber spreche ich auch schon mal. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es sehr viele Schokoladengeschmacksrichtungen gibt. Und ich will jetzt nicht sagen, man sollte 3 Millionen davon probieren. Aber sie sehen und wissen, dass sie da sind, tut uns doch auch gut. Denn ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich mag, wenn Leute mich anlächeln. Dann bin ich irgendwie besser drauf. Und wenn ich sage anlächeln, da meine ich jetzt nicht nur diese Flirts, also Mädchen, die mich anlächeln und so. Ich meine Leute überhaupt. Wenn es die Person in der Bank ist oder was weiß ich wer, ist immer besser, wenn euch jemand anlächelt, als wenn euch jemand anpöbelt. Und bevor ich zum Schluss komme, will ich auch noch sagen, eins in dieser Statistik habe ich nicht gefunden. Und das ist, wie oft lächeln wir jemanden zu? Und wie oft lächeln wir jemanden an? Denn wenn ihr das nächste Mal irgendwo seid, beim Brötchen kaufen, beim Bier ausschenken oder einfach in der Bahn, lächelt eure Mitmenschen an. Ihr wisst nie, was der Tag bringt. Und ihr beeinflusst deren Tag genauso viel, wie die beeinflussen, euren Tag beeinflussen. Nun, das war jetzt grammatikalisch nicht so auf dem höchsten Stand der Dinge. Und ich will mich auch nicht dafür entschuldigen. Leute, ich entschuldige mich nicht. Ich mache die Sendung so, wie ich sie mache. Und wenn euch das nicht passt, wie gesagt, ihr müsst sie euch nicht antun. Also, ich hoffe, ihr habt eine Meinung. Ich hoffe, ihr schreibt mir was dazu, weil in letzter Zeit mag ich Feedback total. Und da ich ja ganz neu in der Podcast-Welt bin, habe ich noch nicht so viel Feedback. Aber ich habe welchen und da war ich richtig begeistert von. Ich habe nicht gedacht, dass außer meinen Bekannten und meinen Freunden mir irgendwer schreibt, aber ich habe 2 E-Mails von unbekannten Leuten bekommen und da bin ich ganz stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Naja, jeder Anfang ist klein und gut, also liebe Leute, böse Leute, vielen lieben Dank für den Feedback. Liebe Freunde und Bekannte von mir, vielen lieben Dank für die ermunternden Worte und das Feedback auch. Und ich verbleibe mit einem Servus, euer Ruben Vagabund, alias The Wizard of Avignon. Und noch ein kleines PS, ich hoffe, der neue Style des Podcasts gefällt euch. Und falls nicht, naja, ihr könnt mich ja zumeckern per E-Mail. Also, ciao.